Das 30. Jahr. Eine Monologerzählung von Ingeborg Bachmann. Wenn einer in sein 30. Jahr geht, wird man nicht aufhören, ihn jung zu nennen. Er selber aber, obgleich er keine Veränderungen an sich entdecken kann, wird unsicher. Ihm ist, als stünde es ihm nicht mehr zu, sich für jung auszugeben. Und eines Morgens wacht er auf, an einem Tag, den er vergessen wird, und liegt plötzlich da, ohne sich erheben zu können. Getroffen von harten Lichtstrahlen und entblößt jeder Waffe und jeden Muts für den neuen Tag. Wenn er die Augen schließt, um sich zu schützen, sinkt er zurück und treibt ab in eine Ohnmacht mitsamt jedem gelebten Augenblick. Er sinkt und sinkt und der Schrei wird nicht laut. Auch er ihm genommen, alles ihm genommen. Und er stürzt hinunter ins Bodenlose, bis ihm die Sinne schwinden, bis alles aufgelöst, ausgelöscht und vernichtet ist, was er zu sein glaubte. Wenn er das Bewusstsein wiedergewinnt, sich zitternd besinnt und wieder zur Gestalt wird, zur Person, die in Kürze aufstehen und in den Tag hinaus muss, entdeckt er in sich aber eine wundersame neue Fähigkeit, die Fähigkeit, sich zu erinnern. Er erinnert sich nicht wie bisher, unverhofft oder weil er es wünschte, an dies und jenes, sondern mit einem schmerzhaften Zwang an alle seine Jahre, flächige und tiefe, und an alle Orte, die er eingenommen hat in den Jahren. Er wirft das Netz Erinnerung aus, wirft es über sich und zieht sich selbst, Erbeuter und Beute in einem, über die Zeitschwelle, die Ortschwelle, um zu sehen, wer er war und wer er geworden ist. Denn bisher hat er einfach von einem Tag zum anderen gelebt, hat jeden Tag etwas anderes versucht und ist ohne Arg gewesen. Er hatte so viele Möglichkeiten für sich gesehen und er hat zum Beispiel gedacht, dass er alles Mögliche werden könne. Ein großer Mann, ein Leuchtfeuer, ein philosophischer Geist oder ein tätiger, tüchtiger Mann. Er sah sich beim Brückenbau, beim Straßenbau, im Drillich, sah sich verschwitzt herumgehen, im Gelände das Land vermessen, aus einer Blechbüchse eine dicke Suppe löffeln, einen Schnaps trinken mit den Arbeitern, schweigend, er verstand sich nicht auf viele Worte. Oder ein Revolutionär, der den Brand an den vermorschten Holzboden der Gesellschaft legte. Er sah sich feurig und beredt, zu jedem Wagnis aufgelegt. Er begeisterte, er war im Gefängnis, er litt, scheiterte und errang den ersten Sieg. Oder ein Müßiggänger aus Weisheit, jeden Genuss suchend und nichts als Genuss, in der Musik, in Büchern, in alten Handschriften, in fernen Ländern, an Säulen gelehnt. Er hatte ja nur dieses eine Leben zu leben, dieses eine Ich zu verspielen, ein Ich, begierig nach Glück, nach Schönheit, geschaffen für Glück und süchtig nach jedem Glanz. Mit den extremsten Gedanken und den fantastischsten Plänen hatte er sich darum jahrelang abgegeben. Und weil er nichts war, außer jung und gesund und weil er noch so viel Zeit zu haben schien, hatte er zu jeder Gelegenheitsarbeit Ja gesagt. Er gab Schülern Nachhilfestunden für ein warmes Essen, verkaufte Zeitungen, schaufelte Schnee für 5 Schilling die Stunde und studierte daneben die Vorsokratiker. Er konnte nicht wählerisch sein und ging darum zu einer Firma als Werkstudent. Er kündigte wieder, als er bei einer Zeitung unterkam. Man ließ ihn Reportagen schreiben über einen neuen Zahnbohrer, über Zwillingsforschung, über die Restaurationsarbeiten am Stephansdom. Dann machte er sich eines Tages ohne Geld auf die Reise, hielt Autos an, benutzte Adressen, die ihm ein Bursche, den er kaum kannte, von jemand Dritten gegeben hatte, blieb da und dort und zog weiter. Er trampte durch Europa, kehrte dann aber einem plötzlichen Entschluss folgend um, bereitete sich auf Prüfungen vor für einen nützlichen Beruf, den er aber nicht als seinen endgültigen ansehen wollte, und er bestand die Prüfungen. Bei jeder Gelegenheit hatte er Ja gesagt zu einer Freundschaft, zu einer Liebe, zu einem Ansinnen. Und all dies immer auf Probe, auf Abruf. Die Welt schien ihm kündbar. Er selbst, sich kündbar. Nie hatte er einen Augenblick befürchtet, dass der Vorhang wie jetzt aufgehen könne vor seinem 30. Jahr. Dass das Stichwort fallen könne für ihn und er zeigen müsse eines Tages, was er wirklich zu denken und zu tun vermochte. Und dass er eingestehen müsse, worauf es ihm wirklich ankomme. Nie hat er gedacht, dass von 1001 Möglichkeit vielleicht schon 1000 Möglichkeiten vertan und versäumt waren. Oder dass er sie versäumen hatte müssen, weil nur eine für ihn galt. Nie hat er bedacht. Nichts hat er befürchtet. Jetzt weiß er, dass auch er in der Falle ist. Es ist ein regnerischer Juni, mit dem dieses Jahr beginnt. Früher ist er verliebt gewesen in diesen Monat, in dem er geboren ist, in den frühen Sommer, in sein Sternbild, in die Verheißung von Wärme und guten Einflüssen guter Gestirne. Er ist nicht mehr verliebt in seinen Stern. Und es wird ein warmer Juli. Unruhe überfällt ihn. Er muss die Koffer packen, sein Zimmer, seine Umgebung, seine Vergangenheit kündigen. Er muss nicht nur verreisen, sondern weggehen. Er muss frei sein in diesem Jahr, alles aufgeben, den Ort, die vier Wände und die Menschen wechseln. Er muss die alten Rechnungen begleichen, sich abmelden bei einem Gönner, bei der Polizei und der Stammtischrunde, damit er alles los und ledig wird. Er muss nach Rom gehen, dorthin zurück, wo er am freiesten war, wo er vor Jahren sein Erwachen, das Erwachen seiner Augen, seiner Freude, seiner Maßstäbe und seiner Moral erlebt hat. Sein Zimmer ist schon ausgeräumt, aber einiges liegt herum, von dem er nicht weiß, was damit geschehen soll. Bücher, Bilder, Prospekte von Küstenlandschaften, Stadtpläne und eine kleine Reproduktion, von der ihm nicht einfällt, woher er sie hat. L'Espérance heißt das Bild von Puy de Chavannes, auf dem die Hoffnung keusch und eckig mit einem zaghaft grünenden Zweig in der Hand auf einem weißen Tuch sitzt. Im Hintergrund hingetupft einige schwarze Kreuze. In der Ferne fest und plastisch eine Ruine, über der Hoffnung ein rosig verdämmernder Streifhimmel, denn es ist Abend, es ist spät und die Nacht zieht sich zusammen. Obwohl die Nacht nicht auf dem Bild ist, sie wird kommen. Über das Bild der Hoffnung und die kindliche Hoffnung selbst wird sie hereinbrechen und sie wird diesen Zweig schwärzen und verdorren machen. Aber das ist nur ein Bild, er wirft es weg. Dann liegt da noch ein feiner Seidenschal mit einem Riss, von Staub parfümiert. Ein paar Muscheln, Steine, die er aufgehoben hat, als er nicht allein über Land ging. Eine vertrocknete Rose, die er, als sie frisch war, nicht weggeschickt hat. Briefe, die beginnen mit Liebster, mein Geliebter, du, mein Du, ach. Und das Feuer frisst sie mit einem raschen Ach und rollt und bröckelt eine feine Aschenhaut. Er verbrennt die Briefe alle. Er wird sich von den Menschen lösen, die um ihn sind, möglichst nicht zu neuen gehen. Er kann nicht mehr unter Menschen leben. Sie lähmen ihn, haben sich ihn zurechtgelegt, nach eigenem Gutdünken. Man geht, so wie man eine Zeit lang an einem Ort ist, in zu vielen Gestalten, Gerüchtgestalten um und hat immer weniger Recht, sich auf sich selbst zu berufen. Darum möchte er sich von nun an und für immer in seiner wirklichen Gestalt zeigen. Hier, wo er seit langem sesshaft ist, kann er nicht damit beginnen, aber dort wird er es tun, wo er frei sein wird. Er kommt an und trifft in Rom auf die Gestalt, die er den anderen damals zurückgelassen hat. Sie wird ihm aufgezwungen wie eine Zwangsjacke. Er tobt, wehrt sich, schlägt um sich, bis er begreift und stiller wird. Man lässt ihm keine Freiheit, weil er sich erlaubt hat, früher und als er jünger war, hier anders gewesen zu sein. Er wird sich nie und nirgends mehr befreien können. Von vorn beginnen können. So nicht. Er wartet ab. Er trifft Moll wieder. Moll, dem immer geholfen werden musste. Moll, der sonst an den Menschen zweifelte. Moll, der verlangt, dass man sich an ihm bewährt. Moll, dem er vor langer Zeit sein ganzes Geld geborgt hat. Moll, der auch Elena kannte. Moll, jetzt im Glück, gibt ihm das Geld nicht zurück und ist deswegen schwierig im Umgang und leicht beleidigt. Moll, den er seinerzeit zu allen seinen Freunden gebracht hat, dem er alle Türen geöffnet hat, weil er so hilfsbedürftig war, hat sich inzwischen überall eingenistet und ihn in Verruf gebracht mit kleinen, fein dosierten Geschichten, nacherzählten, leicht gefälschten Äußerungen. Moll ruft täglich an und ist überall, wo er hingeht. Moll sorgt sich um ihn. Er schleicht sich Bekenntnisse, die er an der nächsten Ecke an den Nächstbesten weitergibt und nennt sich seinen Freund. Wo Moll nicht ist, ist Molls Schatten, riesig und bedrohlicher noch in den Gedanken und Fantasien. Moll ohne Ende. Molls Terror. Moll selbst aber ist um vieles kleiner, rächt sich nur erstaunlich geschickt dafür, dass er ihm etwas schuldig ist. Dieses Jahr beginnt schlecht. Er wird inne, dass die Gemeinheit möglich ist und dass sie ihn erreichen kann. Ja, schon des Öfteren ihm nahe gekommen ist, aber diesmal wirft sie sich mit Gewalt über ihn und erstickt ihn. Und es ist ihm plötzlich gewiss, dass diese Gemeinheit eine lange Geschichte haben, sich auswachsen und sein Leben durchziehen wird. Ihre Säure wird ihn immer wieder ätzen, ihn brennen, wenn er nicht mehr darauf gefasst sein wird. Auf Moll war er nicht gefasst. Auf viele Moll muss er sich noch gefasst machen. Er kannte ihrer schon zu viele da und dort. Erst jetzt begreift er an dem einen Moll, dass da nicht nur einer ist. In diesem Jahr wird er irre und weiß nicht, ob er je Freunde hatte, ob er je geliebt worden ist. Ein Blitz beleuchtet alle seine Bindungen, alle Umstände, Abschiede. Und er fühlt, dass er betrogen und verraten ist. Er trifft Elena wieder. Elena, die ihm zu verstehen gibt, dass sie verziehen hat. Er versucht, dankbar zu sein. Dass sie ihn erpresst und bedroht hat, ohne Verstand in ihrer Wut war und seine Existenz vernichten wollte, und das ist erst wenige Jahre her, begreift sie selbst kaum mehr. Sie ist zur Freundschaft bereit, liebenswürdig, spricht klug, nachsichtig, wehmütig, denn sie ist jetzt verheiratet. Er war damals kurze Zeit von ihr getrennt gewesen, hatte sie, wie er sich selbst zugab, aufs Dümmste betrogen. An den Rest denkt er widerwillig, an ihre Rache, seine Flucht, seine Verluste, die Wiedergutmachungen, die Scham, auch die Reue, die erneute Werbung. Jetzt hat sie ein Kind, aber als er sie arglos danach fragt, gibt sie lächelnd und zögernd zu, dass sie eben damals, in der Zeit der Trennung, schwanger geworden sei. Sie scheint einen Augenblick lang bedrückt, nicht länger, erstaunt über ihre Ruhe, ihre Gelassenheit. Er denkt empfindungslos und ohne Erregung, dass ihr Zorn damals also geheuchelt war, dass sie keinen Grund gehabt hatte für ihre Selbstgerechtigkeit. Kein Recht zu der Erpressung, die er hingenommen hatte, weil er allein sich schuldig glaubte. Bisher meinte er, sie sei erst nach seiner Abreise, vielleicht um zu vergessen, zu einem anderen gegangen. Er hat sich die ganze Zeit über schuldig geglaubt. Und sie hatte ihn einfach an seine Schuld glauben lassen. Er atmet leise und nachdrücklich die Schuld aus und denkt: Ich bin schlecht beraten gewesen in meiner Verzweiflung. Aber ich bin jetzt noch schlechter beraten von meiner Klarsicht. Mir wird kalt. Ich hätte die Schuld lieber behalten. Es ist Zerstörung im Gang. Ich werde von Glück reden können, wenn dieses Jahr mich nicht umbringt. Ich könnte die etruskischen Gräber besuchen, ein wenig in die Campagna fahren, in der Umgebung streunen. Rom ist groß, Rom ist schön. Aber es ist unmöglich, hier nochmals zu leben. Wie überall mischen sich Halbfreunde unter die Freunde. Und dein Freund Moller trägt deinen Freund Moll nicht. Und sie beide sind unnachsichtig gegen deinen dritten Freund Moll. Von allen Seiten wird auf die Wand gedrückt, hinter der du Schutz suchst. Obwohl du manchmal gewünscht und gebraucht wirst, selbst Zuneigung fasst und andere brauchst, sind alle Gesten heikel. Und du kannst nicht mehr mit Kopfschmerzen herumgehen, sie werden sogleich als beleidigender Unmut ausgelegt. Du kannst nicht einen Brief ohne Antwort lassen, ohne des Hochmuts, der Indolenz bezichtigt zu werden. Du kannst dich bei keiner Verabredung mehr verspäten, ohne Zorn zu erregen. Wie aber hat das bloß angefangen? Hat nicht vor Jahren schon die Unterdrückung, die Bevormundung durch die Netzwerke der Feindschaften und Freundschaften eingesetzt, bald nachdem er sich in die Händel der Gesellschaft verstricken hatte lassen? Hat er nicht in seiner Mutlosigkeit seither ein Doppelleben ausgebildet, ein Vielfachleben, um überhaupt noch leben zu können? Betrügt er nicht schon alle und jeden und vielfach sich selber? Eine gute Herkunft hat ihm geschenkt die Anlage zur Freundlichkeit, zum Vertrauen. Seine gute Sehnsucht ist gewesen das barbarische Verlangen nach Ungleichheit, höchster Vernunft und Einsicht. Hinzu erworben hat er nur die Erfahrung, dass die Menschen sich an einem vergingen, dass man selbst sich auch an ihnen verging und dass es Augenblicke gibt, in denen man grau wird vor Kränkung, dass jeder gekränkt wird bis in den Tod von den anderen und dass sich alle vor dem Tod fürchten, in den allein sie sich retten können vor der ungeheuerlichen Kränkung, die das Leben ist. August, da waren sie, die Tage aus Eisen, die in der Schmiede zum Glühen gebracht wurden. Die Zeit dröhnte. Die Strände waren belagert und das Meer wälzte nicht mehr seine Wellenheere heran, sondern täuschte Erschöpfung vor, die tiefe, blaue. Am Rost, im Sand, gebraten, geflammt, das leicht verderbliche Fleisch des Menschen. Vor dem Meer, auf den Dünen, das Fleisch. Ihm war Angst, weil der Sommer sich so verausgabte, weil das bedeutete, dass bald der Herbst kam. Der August war voll Panik, voll Zwang, zuzugreifen und schnell zu leben. In den Dünen ließen sich alle Frauen umarmen. Hinter den Felsen, in den Kabinen, in den Autos, die unter den Pinienschatten standen. Selbst in der Stadt, hinter den herabgelassenen Persianen am Nachmittag, boten sie sich im Halbschlaf an. Oder sie gingen eine Stunde später auf dem Korso mit ihren hohen Absätzen im aufgeweichten Asphalt der flautenstillen Straßen und griffen haltsuchend nach einem Arm, der vorüberstreifte. Kein Wort wurde in diesem Sommer gesprochen, kein Name genannt. Er pendelte zwischen dem Meer und der Stadt hin und her, zwischen hellen und dunklen Körpern, von einer Augenblicksgier zur anderen, zwischen Sonnengischt und Nachtstrand, mit Haut und Haar gepackt vom Sommer. Und die Sonne rollte jeden Morgen schneller herauf und stürzte immer früher hinunter vor den unersättlichen Augen ins Meer. Er betete die Erde und das Meer und die Sonne an, die ihn so fürchterlich gegenwärtig bedrängten. Die Melonen reiften, er zerfleischte sie. Er kam vor Durst um. Er liebte eine Milliarde Frauen, alle gleichzeitig und ohne Unterschied. Wer bin ich denn im goldenen September, wenn ich alles von mir streife, was man aus mir gemacht hat? Wer, wenn die Wolken fliegen? Der Geist, den mein Fleisch beherbergt, ist ein noch größerer Betrüger als ein scheinheiliger Wirt. Ihn anzutreffen, muss ich vor allem fürchten. Denn nichts, was ich denke, hat mit mir zu schaffen. Nichts anderes ist jeder Gedanke als das Aufgehen fremder Samen. Nichts von all dem, was mich berührt hat, bin ich fähig zu denken. Und ich denke Dinge, die mich nicht berührt haben. Ich denke politisch, sozial und noch in ein paar anderen Kategorien. Und hier und da einsam und zwecklos. Aber immer denke ich in einem Spiel mit vorgefundenen Spielregeln. Und einmal vielleicht auch daran, die Regeln zu ändern. Das Spiel nicht. Niemals. Ich, dieses Bündel aus Reflexen und einem gut erzogenen Willen. Ich, ernährt vom Abfall aus Geschichte, Abfällen von Trieb und Instinkt. Ich, mit einem Fuß in der Wildnis und dem anderen auf der Hauptstraße zur ewigen Zivilisation. Ich, undurchdringlich, aus allen Materialien gemischt, verfilzt, unlöslich. Und trotzdem auszulöschen durch einen Schlag auf den Hinterkopf. Zum Schweigen gebrachtes Ich ausschweigen. Warum habe ich einen Sommer lang Zerstörung gesucht im Rausch oder die Steigerung im Rausch? Doch nur, um nicht gewahr zu werden, dass ich ein verlassenes Instrument bin, auf dem jemand, lang ist's her, ein paar Töne angeschlagen hat, die ich hilflos variiere, aus denen ich wütend versuche, ein Stück Klang zu machen, das meine Handschrift trägt. Meine Handschrift. Als ob es darauf ankäme, dass irgendetwas meine Handschrift trägt. Blitze sind durch Bäume gefahren und haben sie gespalten. Wahnsinn ist über die Menschen gekommen und hat sie innen zerstückt. Heuschreckenschwärme sind über die Felder gefallen und haben die Fraßspur gelassen. Fluten haben Hügel verheert, die Wildbäche den Abhang. Die Erdbeben haben nicht geruht. Das sind Handschriften. Die einzigen. Wäre ich nicht in die Bücher getaucht, in Geschichten und Legenden, in die Zeitungen, die Nachrichten? Wäre nicht alles Mitteilbare aufgewachsen in mir, wäre ich ein Nichts, eine Versammlung unverstandener Vorkommnisse. Und das wäre vielleicht gut. Dann fiele mir etwas Neues ein. Dass ich sehen kann, dass ich hören kann, das verdiene ich nicht. Aber meine Gefühle, die verdiene ich wahrhaftig. Diese Reiher über weißen Stränden, diese Wanderer nachts, die hungrigen Vagabunden, die mein Herz zur Landstraße nehmen. Ich wollte, ich könnte all denen, die an ihre einzigartigen Köpfe und die harte Währung ihrer Gedanken glauben, zurufen. Seid guten Glaubens, aber sie sind außer Kurs gesetzt, diese Münzen, mit denen ihr klimpert. Ihr wisst es nur noch nicht. Zieht sie aus dem Verkehr mitsamt den abgebildeten Totenköpfen und Adlern. Gebt zu, dass es vorbei ist mit Griechenland und Buddhaland, mit Aufklärung und Alchemie. Gebt zu, dass ihr nur ein von den Alten möbliertes Land bewohnt, dass eure Ansichten nur gemietet sind, gepachtet die Bilder eurer Welt. Gebt zu, dass ihr, wo ihr wirklich bezahlt, mit eurem Leben, es nur jenseits der Sperre tut, wenn ihr Abschied genommen habt von allem, was euch so teuer ist, auf Landeplätzen, Flugbasen, und nur von dort aus den eigenen Weg und eure Fahrt antretet, von imaginierter Station zu imaginierter Station, Weiterreisende, denen es um Ankommen nicht zu tun sein darf. Flugversuch, neuer Liebesversuch. Da eine immense, unbegriffene Welt sich zu deiner Verzweiflung anbietet, lass fahren dahin. Schattenschlaf, geflügelte Heiterkeit über Abgründen. Wenn einer den anderen nicht mehr umschlingt, still für sich gehen lässt, wenn der Polyp-Mensch seinen Fangarm einzieht, nicht mehr den Nächsten verschlingt. Menschlichkeit, den Abstand wahren können. Haltet Abstand von mir, oder ich sterbe, oder ich morde mich selber. Abstand, um Gottes Willen. Ich bin zornig von einem Zorn, der nicht Anfang und Ende hat. Mein Zorn, der von einer frühen Eiszeit herrührt und sich gegen die eisige Zeit jetzt wendet. Denn wenn die Welt zu Ende geht und alle sagen's, die Gläubigen und die Abergläubischen, die Wissenschaftler und die Propheten, einmal wird sie zu Ende gehen. Warum dann nicht vor dem Ausrotieren oder vor dem Knall oder vor dem jüngsten Gericht? Warum denn nicht aus Einsicht und Zorn? Warum sollte sich dieses Geschlecht nicht sittlich verhalten können und ein Ende setzen? Das Ende der Heiligen, der unfruchtbar Fruchtbaren, der wahrhaft Liebenden. Dagegen wäre zufällig nichts zu sagen. Er erwachte immer schwerer an den Morgen. Er blinzelte in das wenige Licht, drehte sich weg, vergrub seinen Kopf im Kissen. Er bat um mehr Schlaf. Komm, schöner Herbst. In diesem Oktober die letzten Rosen. Es gibt allerdings eine Insel, von der ihm einer erzählt hat, in der Ägäis, auf der es nur Blumen und steinerne Löwen gibt. Die gleichen Blumen, die bei uns bescheiden und kurz blühen, kommen dort zweimal im Jahr, groß und leuchtend. Die knappe Erde, der abweisende Fels, spornen sie an. Die Armut treibt sie in die Arme der Schönheit. Er schlief meist bis tief in den Nachmittag und half sich mit Liebhabereien über den Abend. Er gab immer mehr Unmut preis bei diesem Ausschlafen und schlief sich Kraft zusammen. Ihm schien plötzlich die Zeit nicht mehr kostbar, nicht mehr vernutzbar. Er musste auch nichts Bestimmtes tun, um zufrieden zu sein, keinen Wunsch oder Ehrgeiz mehr befriedigen, um am Leben zu bleiben. Die Besonderheit dieses abtretenden Jahres war es, mit dem Licht zu geizen. Auch die Lichttage trugen grau. Er ging jetzt immer auf kleine Plätze, ins Ghetto oder in die Cafés der Kutscher nach Trastevere und trank dort langsam Tag für Tag zu der gleichen Stunde seinen Campari. Er bekam Gewohnheiten, pflegte sie, auch die allerkleinsten. Diesen seinen Verknöcherungen sah er mit Wohlgefallen zu. Am Telefon sagte er oft, meine Lieben, heute kann ich leider nicht, vielleicht nächste Woche. In der darauf folgenden Woche stellte er das Telefon ab. Auch in den Briefen ließ er sich auf keine Versprechungen und Erklärungen mehr ein. So viele unnütze Stunden hat er mit anderen verbracht und jetzt nutzte er die Stunden zwar auch nicht, aber er bog sie zu sich her, roch an ihnen. Er kam in den Genuss der Zeit. Ihr Geschmack war rein und gut. Er wollte sich ganz auf sich selbst zurückziehen, aber das bemerkte niemand oder niemand wollte es wahrhaben. In den Vorstellungen der Mitwelt ging er noch verschwenderisch um, war er immer noch ein Hansdampf in allen Gassen und manchmal traf er seine wolkige Gestalt in der Stadt und grüßte sie zurückhaltend, weil er sie kannte, von früher. Von heute war sie nicht. Heute war er ein anderer. Er fühlte sich gut allein. Er forderte nichts mehr, trug die Wunschgebäude ab und zerstörte seine Hoffnungen und wurde einfacher von Tag zu Tag. Er fing an, demütig von der Welt zu denken. Er suchte nach einer Pflicht. Er wollte dienen, die einfachsten Gebote erraten, einen Baum pflanzen, ein Kind zeugen. Ist das bescheiden genug? Ist es einfach genug? Wenn er sich umsähe nach einem Stück Land und einer Frau und er kennt Leute, die das getan haben in aller Bescheidenheit, dann könnte er um 8 Uhr früh aus dem Haus an seine Arbeit gehen, im Getriebe einen Platz ausfüllen, von den Ratenzahlungen auf Möbel und von den staatlichen Kinderzulagen Gebrauch machen. Er könnte, was er erlernt hat, monatlich in Geldscheinen bedankt sehen und sie dazu verwenden, sich und den Seinen ein ruhiges Wochenende zu machen. Er könnte den Kreislauf mitbeleben, mitkreisen. Das würde ihm gut gefallen, besonders einen Baum zu pflanzen. Er könnte ihn durch alle Jahreszeiten beobachten, Ringe ansetzen sehen und seine Kinder hinaufklettern lassen. Ernten würden ihm gefallen, Äpfel. Obwohl er keine Äpfel essen mag, besteht er auf einem Apfelbaum. Und einen Sohn zu haben, das wäre nach seinem Geschmack. Obwohl es ihm, wenn er Kinder sieht, gleichgültig ist, welchen Geschlechts sie sind. Der Sohn würde auch wieder Kinder haben, Söhne. Aber eine Ernte, die so fern ist, draußen im Garten, den andere übernehmen werden, draußen in der Zeit, in der er kein Leben mehr haben will. Dieser Schauder. Und hier ist der ganze Erdkreis voll von Bäumen und Kindern, krätzigen, verkrüppelten Bäumen, hungernden, schreienden Kindern. und keine Hilfe reicht aus, um ihnen zu einem würdigen Dasein zu verhelfen. Pfleg einen wilden Baum, nimm dich dieser Kinder an, tu es, wenn du kannst. Schütz auch nur einen Baum vom Gefälltwerden und sprich dann weiter. Hoffnung. Ich hoffe, dass nichts eintritt, wie ich es erhoffe. Ich erhoffe, wenn Baum und Kind mir zukommen sollen, dass dies zu einer Zeit geschieht, in der mir jede Hoffnung darauf abhanden gekommen ist und jede Bescheidenheit. Dann werde ich auch umgehen können mit beiden, gut und bestimmt, und sie verlassen können in meiner Todesstunde. Aber ich lebe ja. Ich lebe. Daran ist nicht zu rütteln. Vor vielen Jahren, als er kaum 20 Jahre alt war, hatte er in der Wiener Nationalbibliothek alle Dinge zu Ende gedacht und dann erfahren, dass er ja lebte. Er lag über den Büchern wie ein Ertrinkender und dachte, während die kleinen grünen Lampen brannten und die Leser auf leisen Sohlen schlichen, leise husteten, leise umblätterten, als fürchteten sie, die Geister zu wecken, die zwischen den Buchdeckeln hausten. Er dachte, wenn jemand versteht, was das heißt. Er weiß noch genau den Augenblick, als er einem Problem der Erkenntnis nachging und alle Begriffe locker und handlich in seinem Kopf lagen. Und als er dachte und dachte und wie auf einer Schaukel hoch und höher flog, ohne Schwindelgefühl, und als er sich den herrlichsten Schwung gab, fühlte er sich gegen eine Decke fliegen, durch die er oben durchstoßen musste. Ein Glücksgefühl wie nie zuvor hatte ihn erfasst, weil er in diesem Augenblick daran war, etwas, das sich auf alles und aufs Letzte bezog, zu begreifen. Er würde durchstoßen mit dem nächsten Gedanken. Da geschah es. Da traf und rührte ihn ein Schlag, inwendig im Kopf. Ein Schmerz entstand, der ihn ablassen hieß. Er verlangsamte sein Denken, verwirrte sich und sprang von der Schaukel ab. Er hatte seine Kapazität zu denken überschritten. Oder vielleicht konnte dort kein Mensch weiterdenken, wo er gewesen war. Oben im Kopf, an seiner Schädeldecke, klickte etwas. Es klickte beängstigend und hörte nicht auf, einige Sekunden lang. Er meinte, irrsinnig geworden zu sein und umkrallte sein Buch mit den Händen. Er ließ den Kopf vorn übersinken und schloss die Augen. Ohnmächtig bei vollem Bewusstsein. Er war am Ende. Er war mehr am Ende als je, als wenn er bei einer Frau war und wenn in seinem Gehirn alle Leitungen einen Augenblick lang unterbrochen waren und er die Vernichtung seiner Person erhoffte, sich eintreten fühlte in das Reich der Gattung. Denn was hier vernichtet worden war, in dem großen alten Saal, beim Licht der grünen Lämpchen, in der Stille der feierlichen Buchstabenabspeisung, war ein Geschöpf, das sich zu weit erhoben hatte. Ein Flügelwesen, das durch blau dämmernde Gänge einem Lichtquell zustrebte und genau genommen ein Mensch, nicht mehr als ein Widerpart, sondern als der mögliche Mitwisser der Schöpfung. Er wurde vernichtet als möglicher Mitwisser. Und von nun an würde er nie wieder so hochsteigen und an die Logik rühren können, an die die Welt gehängt ist. Er wusste sich abgewiesen, unfähig. Und von Stund an war ihm die Wissenschaft ein Greuel, weil er sich darin vergangen hatte, weil er zu weit gegangen und dabei vernichtet worden war. Er konnte nur noch dies und jenes dazulernen, ein Handlanger werden und seinen Verstand geschmeidig erhalten, aber das interessierte ihn nicht. Er hätte sich gerne außerhalb aufgestellt, über die Grenze hinübergesehen und von dort her zurück auf sich und die Welt und die Sprache und jede Bedingung. Er wäre gerne mit einer neuen Sprache wiedergekehrt, die getaugt hätte, das erfahrene Geheimnis auszudrücken. So aber war alles verwirkt. Er lebte, ja, er lebte, das fühlte er zum ersten Mal, aber er wusste jetzt, dass er in einem Gefängnis lebte, dass er sich darin einrichten musste und bald wüten würde und diese einzige verfügbare Gaunersprache würde mitsprechen müssen, um nicht so verlassen zu sein. Er würde seine Suppe auslöffeln müssen und am letzten Tag stolz oder feig sein, schweigen, verachten oder wütend zu dem Gott reden, den er hier nicht antreffen konnte und der ihn dort nicht zugelassen hatte. Denn hätte er mit dieser Welt hier etwas zu tun, mit dieser Sprache, so wäre er kein Gott. Gott kann nicht sein in diesem Wahn, kann nicht in ihm sein, kann nur damit zu tun haben, dass dieser Wahn ist, dass da dieser Wahn ist und kein Ende des Wahnes ist. Im Winter desselben Jahres war er mit Leni in die Berge gefahren, auf die Rax, An dem Wochenende, ja, er weiß es genau. Jetzt erst weiß er es genau. Sie hatten gefroren, gezittert, sich verängstigt aneinander geklammert in der Sturmnacht. Die viel zu dünne, schäbige Decke hatten sie einander abwechselnd zugeschoben, dann wieder im Halbschlaf einer dem anderen entrissen. Zuvor war er beim Moll gewesen und hatte ihm alles anvertraut. Er war zu Moll gerannt, weil er nicht wusste, was zu machen war. Er verstand nichts von alledem, kannte keinen Arzt, kannte sich mit sich selbst und Leni nicht aus, mit Frauen nicht aus. Leni war so jung, er war so jung, und sein Wissen, mit dem er sich aufspielte vor ihr, rührte von Moll her, der sich auskannte oder vorgab, sich auszukennen. Moll hatte die Tabletten besorgt, die er Leni an dem Abend in der Skihütte zu schlucken befahl. Mit Moll hatte er alles beredet, und obwohl ihm so elend war, hatte er sich beneiden lassen von ihm. Eine Jungfrau, das ist mir noch nicht untergekommen in dieser Stadt, sprich dich aus, alter Freund. Getrunken hatte er mit Moll und in seinem Rausch Molls Ansichten inhaliert. Rechtzeitig Schluss machen, da gibt's nur eins, sich aus der Affäre ziehen, an die Zukunft denken, der Stein um den Hals. Aber in der Schneenacht graute ihm vor sich selber, vor Moll, vor Leni, die er nicht mehr anrühren mochte, seit er wusste, was ihr bevorstand. Nie mehr wollte er diesen knöchernen, faden Körper, diese geruchlose Kindfrau anrühren. Und darum stand er auf, mitten in der Nacht, und ging noch einmal hinunter ins Gastzimmer, setzte sich an einen leeren Tisch und bemitleidete sich, bis er nicht mehr allein war. Bis die beiden blonden Skifahrerinnen sich zu ihm setzten, bis er betrunken war und mit den beiden hinaufging, hinterdrein, wie ein Verurteilter, in dasselbe Stockwerk, in dem Leni wach lag und weinte oder schlief und im Schlaf weinte. Als er mit den beiden Mädchen in der Kammer war und sich mit ihnen lachen hörte, schien ihm alles einfach und leicht. Alles das gab es noch für ihn, alles konnte er fordern. Es war so leicht, er hatte nur noch nicht die richtige Einstellung, aber er würde sie haben, jetzt gleich und von da an für immer. Er fühlte sich als Mitwisser eines Geheimnisses der Leichtigkeit, der Billigkeit und eines frevellosen Frevels. Noch ehe er die eine zu küssen anfing, war Leni schon preisgegeben. Noch ehe er einen Rest von Widerstand und Scham überwand und der anderen mit der Hand ins Haar fuhr, war sie abgetan. Doch dann bezahlte er. Denn er konnte seine Ohren nicht verschließen vor den schrillen Worten und dem irren Gestammel, das ihn einkreist. Er konnte nicht mehr zurück und er konnte seine Augen nicht schließen, bezahlte mit seinen Augen für alles, was ihm vorher und nachher zu sehen geschenkt war in den Nächten, in denen Licht brannte. Am nächsten Morgen war Leni verschwunden. Als er nach Wien zurückkam, schloss er sich ein paar Tage ein. Er ging nicht zu ihr, ging nie mehr zu ihr und er hörte nie wieder von ihr. Jahre später erst betrat er das Haus im dritten Bezirk, in dem sie wohnte. Aber sie wohnte nicht mehr dort. Er traute sich auch jetzt nicht, nach ihr zu forschen, wäre auch sofort wieder gegangen, geflohen, wenn sie noch da gewohnt hätte. Manchmal sah er sie in Gespensterstunden mit aufgedunsenem Gesicht die Donau hinuntertreiben oder das Kind in einem Kinderwagen durch den Stadtpark schieben. Und an solchen Tagen mied er den Stadtpark. Oder er sah sie ohne Kind, weil das Kind doch gar nicht leben konnte, wie sie als Verkäuferin in einem Geschäft stand und ihn, noch ehe sie ihn sah, nach seinem Wunsch fragte. Er sah sie auch glücklich verheiratet mit einem Vertreter in der Provinz, aber er sah sie doch nie wieder. Und er vergrub so tief in sich, dass es nur selten hochstieg, das Bild von der Schneenacht, von dem Sturm, von dem bis zu den kleinen Hüttenfenstern hochgewehten Schnee, dem Licht, das gebrannt hatte über drei verschlungenen Körpern und einem Gekicher, Hexengekicher und blonden Haaren. Wenn die Kirche im Dorf gelassen ist, wenn einer in die Grube gefallen ist, die er einem anderen grub, wenn sich das Sprichwörtliche erfüllt und alle Voraussagen über Mondwechsel und Sonnengang wieder einmal recht behalten haben, mit einem Wort, wenn die Rechnung vorläufig aufgeht und alles, was im All fliegen soll, fliegt, dann muss er den Kopf schütteln und denken, in welcher Zeit er lebt. Er ist wie alle nicht gut vorbereitet. Er weiß nur den geringsten Teil. Und jeder weiß ja nur einen allergeringsten Teil von dem, was vorgeht. Er weiß zufällig, dass es Roboter gibt, die sich nicht irren. Und er kennt einen Straßenbahnführer, der sich schon einmal geirrt hat mit der Abfahrtszeit und dem Vorfahrtsrecht. Vielleicht irren sich die Sterne und Kometen, wenn zu viel dazwischen kommt, aus Zerstreuung und Müdigkeit und weil sie abgelenkt werden vom alten poetischen Vortrag ihres Lichts. Er möchte nicht oben sein. Aber es ist ihm recht, dass es oben weitergeht, weil oben auch unten ist. Also, dass es rundherum weitergeht. Denn aufzuhalten ist es nicht. Niemand hält es auf. Man hält die Gedanken nicht auf und kein Werkzeug zu ihrer Verlängerung. Es ist doch gleich, ob man links und rechts durch den Raum fliegt, da alles schon fliegt, die Erde etwa. Und wenn noch Flug im Flug ist, umso besser, dass es fliegt und sich dreht, damit man weiß, wie sehr es sich dreht und dass nirgends ein Halt ist, nicht im gestirnten Himmel über dir. Aber in dir drinnen, wo du kaum aufkommst und nicht sehr mitfliegst, wo zwar auch kein Halt ist, aber ein gestockter, zäher Brei von alten Fragen, die nichts mit Fliegen zu tun haben und Abschussbasen, wo du das Steuer nur ruckweise und kaum spürbar drehen kannst, wo die Moral von der ganzen Geschichte gemacht wird, weil in ihr selbst keine ist, wo du die Moral von der Moral suchst und die Rechnung nicht aufgeht, wo einer eine Grube gräbt und selbst hineinfällt, wo du klebst und dich windest und noch immer klebst und nicht weiter kannst, weil dir dort kein Licht aufgeht. Und was hilft's dir dann, alles zu wissen über die Lichtgeschwindigkeit? Weil dir kein Licht aufgeht über die Welt und dich und die ganzen Leben und Unleben und Tode, weil hier nur Martha ist, weil du in der Gaunersprache das rechte Wort nicht findest und die Welt nicht löst, nur die Gleichung löst du, die Welt auch ist. Die Welt ist auch eine Gleichung, die löst sich. Und dann ist Gold gleich Gold und Dreck gleich Dreck. Aber nichts ist dem gleich in dir und nichts gleich der Welt in dir. Wenn du das aufgeben könntest, austreten könntest aus deiner gewohnten Beklemmung über das Gute und das Böse und in dem Brei alter Fragen nicht weiter rührtest, wenn du den Mut hättest, einzutreten in den Fortschritt, nicht nur in den Fortschritt vom Gaslicht zur Elektrizität und vom Ballon zur Rakete, die subalterne Verbesserung, wenn du den Menschen aufgäbst, den Alten und einen Neuen annähmst, dann, wenn die Welt nicht mehr weiterginge zwischen Mann und Frau, so wie jetzt, zwischen Wahrheit und Lüge, wie Wahrheit jetzt und Lüge jetzt, wenn das alles zum Teufel ginge, wenn du die Rechnung, auf die du Wert legst, neu aufstelltest und ihr Rechnung trügst, wenn du ein Flieger wärst und nicht zu deuteln hättest und deine Bögen flögst, wenn du nur Nachricht gäbst, Bericht, nicht mehr die Geschichte von all dem zusammen, von dir und einem Dritten, dann, wenn du heil wärst und nicht mehr verwundet, gekränkt, süchtig nach Reinheit und Rache, wenn du keine Märchen mehr glaubtest und dich nicht mehr fürchtetest im Dunkeln, wenn du nicht mehr wagen müsstest und verlieren und gewinnen, sondern machst, den Handgriff in der größeren Ordnung, denkst in der Ordnung, wenn du in der Ordnung wärst, in der Rechnung aufgingst, in der hellen Ordnung, dann, wenn du nicht mehr meinst, dass es besser gehen müsste im Rahmen des Gegebenen, dass die Reiche nicht mehr reich und die Arme nicht mehr arm sein dürften, die Unschuldigen nicht mehr verurteilt und die Schuldigen gerichtet werden sollten, wenn du nicht mehr trösten und Gutes tun willst und keinen Trost mehr verlangst und Hilfe, wenn das Mitleid und das Leid zum Teufel gegangen sind und der Teufel zum Teufel, dann, wenn die Welt dort angefasst wird, wo sie sich auch anfassen lässt, wo sie das Geheimnis der Drehbarkeit hat, wo sie noch keusch ist, wo sie noch nicht geliebt und geschändet worden ist, wo die Heiligen sich noch nicht für sie verwandt und die Verbrecher keinen Blutfleck gelassen haben, wenn der neue Status geschaffen ist, wenn die Nachfolge in keinem Geist mehr angetreten wird, wenn endlich kommt, dann spring noch einmal auf und reiß die alte schimpfliche Ordnung ein. Dann sei anders, damit die Welt sich verändert, damit sie die Richtung ändert. Endlich. Dann tritt du sie an. Wenn er in sein 30. Jahr geht und der Winter kommt, wenn eine Eisklammer November und Dezember zusammenhält und sein Herz frostet, schläft er ein über seinen Qualen. Er flieht in den Schlaf, flieht zurück ins Erwachen, flieht bleibend und reisend, geht durch die Verlassenheit kleiner Städte und kann keine Türklinke mehr niederdrücken, keinen Gruß mehr entbieten, weil er nicht angesehen und angesprochen werden will. Er möchte sich wie eine Zwiebel, wie eine Wurzel unter die Erde verkriechen, wo sie warm geblieben ist, überwintern mit seinen Gedanken und Gefühlen, mit einem schrumpfenden Mund schweigen. Er wünscht, dass alle Äußerungen, Beleidigungen, Verheißungen, die er ausgesprochen hat, ungültig würden, vergessen bei allen, und er vergessen bei allen. Aber kaum ist er befestigt in der Stille, kaum wähnt er sich eingepuppt, behält er nicht mehr recht. Ein nasskalter Wind treibt seine Erwartungslosigkeit um die Ecke, über einen Blumenstand mit Sterbeblumen und Wintergrün. Und plötzlich hält er die Schneeglocken in der Hand, die er nicht kaufen wollte. Er, der mit leeren Händen gehen wollte. Die Schneeglöckchen beginnen wild und lautlos zu läuten, und er geht hin, wo ihn sein Verderben erwartet. Voller Erwartung und wie noch nie, mit der Erwartung und dem Erlösungswunsch aus allen Jahren. Erst jetzt, nachdem er sich ruhig und glücklich gepriesen hat, nachdem er alle glaublichen Erfahrungen gemacht hat, kommt die unglaubliche Liebe. Mit Todesriten und den kultischen Schmerzen, die jeden Tag anders verlaufen. Von dieser Stunde an, noch ehe die Blumen ihre Empfängerin kennenlernten, war er nicht mehr Herr seiner selbst, sondern ausgeliefert, verdammt, und sein Fleisch zog ihn mit sich in die Hölle. Er ging 8 Tage lang und nach dem ersten Bruch und Rettungsversuch nochmals 8 Tage lang in die Hölle. Sympathie, Wohltaten, Wohlgefallen hatten keinen Raum. Sie war nicht eine Frau, die so oder so aussah und so oder so war. Ihren Namen konnte er nicht aussprechen, weil sie keinen hatte, wie das Glück selbst, von dem er geschleift wurde ohne Rücksicht. Er war in einem Zustand des Außer-sich-Seins, in dem der Geschmack eines Mundes nicht mehr wahrgenommen wird, in dem keine Geste Zeit lässt, eine andere auszudenken, in dem Liebe zur Revanche wird für alles, was auf Erden erträglich ist. Die Liebe war unerträglich. Sie erwartete nichts, forderte nichts und schenkte nichts. Sie ließ sich nicht einfrieden, hegen und mit Gefühlen bepflanzen, sondern trat über die Grenzen und machte alle Gefühle nieder. Er war noch nie ohne Gefühl gewesen, ohne Komplikation. Und nun war er zum ersten Mal leer, ausgewrungen und spürte nur mehr mit tiefer Befriedigung, wie eine Welle ihn in kurzen Abständen gegen einen Felsen hob und hinschlug und wieder zurücknahm. Er liebte. Er war von allem frei, aller Eigenschaften, Gedanken und Ziele beraubt in dieser Katastrophe, in der nichts gut und schlecht oder recht und unrecht war. Und er war sicher, dass es keinen Weg weiter oder heraus gab, den man als Weg hätte bezeichnen können. Während anderswo aller Orten die anderen eine Arbeit taten, um Werke bekümmert waren, liebte er vollkommen. Es nahm mehr Kraft in Anspruch, als zu arbeiten und zu leben. Die Augenblicke glühten. Die Zeit wurde zur schwarzen Brandspur dahinter. Und er, von Augenblick zu Augenblick, trat immer lebendiger hervor als ein Wesen von reiner Bestimmung, in dem nur ein einziges Element herrschte. Er packte seine Koffer, weil er instinktiv begriff, dass auch die erste Stunde Liebe schon zu viel gewesen war, und suchte mit letzter Kraft seine Zuflucht im Abreisen. Er schrieb 3 Briefe. In dem ersten beschuldigte er sich selbst der Schwäche, im zweiten seine Geliebte, im dritten verzichtete er darauf, nach einer Schuld zu suchen, und hinterließ seine Adresse. Schreib mir bitte postlagernd nach Neapel, nach Brindisi, nach Athen, Konstantinopel. Er kam aber nicht weit. Ihm ging auf, dass mit der Abreise alles zusammenbrach. Er hatte nur mehr wenig Geld, das letzte schon ausgegeben, um die Wohnung vorauszubezahlen, um sie halten zu können, einen Ort trotz allem halten zu können. Er lungerte im Hafen von Brindisi herum, verhandelte seine Habe bis auf 2 Anzüge und suchte nach Schwarzarbeit, aber er taugte wohl nicht zu solchen Arbeiten und zu diesen Gefährlichkeiten, in die er jetzt hineingeraten konnte. Er wusste nicht mehr weiter. Schlief 2 Nächte im Freien, fing an, die Polizei zu fürchten, den Schmutz zu fürchten, das Elend. Den Untergang, ja. Er würde untergehen. Dann schrieb er einen 4. Brief. Ich habe jetzt noch 2 Anzüge, die gebügelt werden müssen. Meine 2 Pfeifen und das Feuerzeug, das du mir geschenkt hast. Es ist kein Benzin mehr drin. Wenn du mich aber vor dem Sommer nicht sehen willst, dich nicht von N trennen kannst vor dem Sommer. Vor dem Sommer. Und wenn du dann noch immer nicht weißt, mit wem und warum und wozu, mein Gott. Aber wenn du es wüsstest, dann wüsste ich es vielleicht nicht. Und es wäre mir noch erbärmlicher zumute. Ich kann in keinem Weg mehr einen Weg sehen. Wir hätten es nicht überleben sollen. Vor dem Sommer. Dann würde er dieses Jahr abgebüßt haben. Und alles, was er später aus dem Stoff von 30 Jahren bereiten konnte, versprach ihm, gewöhnlich zu werden. Oh, müssen wir wirklich alt, hässlich, faltig und schwachsinnig werden, beschränkt und verstehend werden, damit unser Los sich erfüllt? Nichts gegen die Alten. Es ist ja bald auch soweit für mich. Und ich fühle schon den Schauder, mit dem alle meine Jahre über mich kommen werden. Bald. Noch aber stehe ich dagegen. Noch will ich's nicht glauben, dass dieses Licht erlöschen kann. Jugend, dies ewiglich scheinende Licht. Als es aber immer kurzatmiger und hungrig zu flackern begann, Und da alle Versuche, Arbeit zu finden oder weiterzukommen mit einem Schiff, alle diese unsinnigen Unterfangen, die einem jüngeren Menschen oder einem Irren besser angestanden wären, fehlgeschlagen waren, schrieb er nach Hause. Er schrieb beinahe die Wahrheit und bat seinen Vater zum ersten Mal um Hilfe. Es fiel ihm schwer, denn er war 30 Jahre alt. Und früher hatte er es immer verstanden, sich durchzuschlagen. Nie war er so kraftlos und hilflos gewesen. Er bekannte seinen Zusammenbruch ein und bat um Geld. Er sollte nie schneller Geld erhalten. Er konnte noch nicht an die wunderbare Rettung glauben, da war er schon auf der Rückreise. Er ging über Venedig. Dort kam er spät abends vor dem Markusplatz an, steuerte auf ihn zu. Die Bühne war leer, die Zuschauer waren von den Sitzen geschwemmt, das Meer hatte den Himmel überstiegen, die Lagunen waren voll von Geflacker, da die Leuchter und Laternen ihr Licht nach unten ins Wasser geworfen hatten. Licht, lichtes Leuchten, fern vom Gelichter. Er geisterte durch. Von Anfang an hatte sie ihn getrieben, Schutz in der Schönheit zu suchen, im Anschauen. Und wenn er darin ruhte, sagte er sich, wie schön. Das ist schön, schön, es ist schön. Lass es immer so schön sein und mich meinetwegen verderben für das Schöne. Und was ich meine damit, für Schönheit, für dieses Mehr als, für dieses Gelungensein. Ich wüsste kein Paradies, in das ich nach dem, was war, hinein möchte. Aber da ist mein Paradies, wo das Schöne ist. Ich verspreche mich damit nicht aufzuhalten, denn die Schönheit ist anrüchig, kein Schutz mehr. Und die Schmerzen verlaufen schon wieder anders. Früher hatte er nie gewusst, wie man reist. Er stieg in die Züge mit Herzklopfen und wenig Geld. In den Städten kam er immer nachts an, wenn Ströme von umsichtigen Fremden längst alle Hotelzimmer an sich gerissen hatten und seine Freunde schon schliefen. Einmal ging er die ganze Nacht spazieren, weil er kein Bett fand. Auf den Schiffen fuhr er noch mit größerem Herzklopfen. Und in den Flugzeugen hielt er vor Entzücken den Atem an. Diesmal aber hatte er den Fahrplan gelesen, sein neues Gepäck gezählt, einen Träger genommen. Er hatte einen reservierten Platz und Reiselektüre. Er wusste, wo er umsteigen wollte. Und das Geld ging ihm nicht schon auf dem Bahnsteig aus, nachdem er einen Kaffee getrunken hatte. Er reiste wie ein Mensch von Distinktion und so ruhig, dass keiner ihm sein Vorhaben ansah. Er hatte vor, das Wanderleben zu beenden. Er wollte umkehren. Er fuhr in die Stadt zurück, die er am meisten geliebt hatte und in der er Steuern hatte zahlen müssen. Auch Lehrgeld, Studiengeld und sonst noch einiges. Er fuhr nach Wien. Mit dem Wort Heim hielt er trotzdem an sich. Er legte sich im Abteil nieder, vergrub den Kopf in seinen zusammengerollten Mantel und dachte nach. Auf diesem Lager würde er durch Europa rollen, aufschrecken aus Träumen, frieren, wenn er den vertrauten Gebirgen nahe kam, dösen, sich peinlich erinnern. Er wollte an den Ausgangspunkt zurückkehren, denn er hatte von dem, was man die Welt nennt, genug gesehen. Er quartierte sich in einem kleinen Hotel in der inneren Stadt ein, in der Nähe der Post. Nie hatte er in Wien in einem Hotel gewohnt. Er war hier Untermieter gewesen, ohne und mit Badbenutzung, ohne und mit Telefonbenutzung, bei Verwandten, bei einer alleinstehenden Krankenschwester, die seinen Tabakgeruch schlecht vertrug, bei einer Generalswitwe, für deren Katzen und Kakteen er, wenn sie zur Kur fuhr, Sorgen hatte müssen. 2 Tage lang war er so unschlüssig, dass er es nicht wagte, jemand anzurufen. Niemand erwartete ihn. Einigen Leuten hatte er zu lange nicht geschrieben, andere wieder hatten auf seine Briefe nie Antwort gegeben. Er fühlte plötzlich, dass seine Rückkehr eine Unmöglichkeit war, aus vielen Gründen. Genauso wenig hätte ein Toter wiederkommen dürfen. Es ist niemand erlaubt, fortzusetzen, wo man abgebrochen hat. Da ist niemand, sagte er sich, niemand, der noch auf mich zählt. Er ging essen in ein Restaurant, in das er sich früher nie hineingewagt hätte, las die Speisekarte geläufiger als anderswo. Er meinte, gerührt zu sein über jede seltsame, lang vermisste Bezeichnung, aber er war es nicht. Er erkannte die alten, vermissten Glocken beim Mittagsläuten. In ihm blieb es totenstill. Er traf zufällig Bekannte am Graben, traf mehr Bekannte und von den bedeutungsvollen Zufällen ermuntert schloss er sich allen übereifrig und verlegen an. Er fing unsicher zu erzählen an von seinem Leben, das er anderswo geführt hatte und brach gleich wieder ab, weil ihm klar wurde, dass sein Leben anderswo allen als ein Verrat galt, über den es besser war, Schweigen zu bewahren. Er kaufte sich einen Stadtplan in einer Buchhandlung für die Stadt, in der er jeden Geruch kannte und über die er nichts Wissenswertes wusste. Er schlug das Buch auf, setzte sich damit auf eine regennasse Bank im Stadtpark, fürchtete anzufrieren und ging dann den Sternchen nach zu dem großen Palast mit der Rüstungssammlung und in das Kunsthistorische Museum, zur Gloriette und zu den Kirchen mit den Barockengeln. Am Abend fuhr er bei Sonnenuntergang auf den Kahlenberg und schaute auf die Stadt hinunter von einem empfohlenen Punkt aus. Er hielt sich die Hand vor die Augen und dachte, das alles ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, dass ich diese Stadt gekannt habe. So nicht. Andern Tags traf er sich mit Freunden. Er wusste überhaupt nicht, wovon sie redeten. Aber alle Namen, die fielen, waren ihm bekannt. Und selbst wenn die Gesichter dazu sich nicht mehr einstellten, erkannte sie alle. Die Etiketten waren geblieben. Er nickte zu allem, was er hörte, bestätigend. Es erschien ihm aber nun unwirklich, dass es das alles gab. Neue Kinder einer alten Freundin, Berufswechsel, Korruption, Skandale, Premieren, Liebschaften, Geschäfte. Mein Vorhaben? Ankommen. Er trifft Moll wieder, den Wunderknaben, das Genie Moll, das 20-jährig alle geblendet hat. Den reinen Geist Moll, der für ein Butterbrot seinerzeit seine vielbewunderten Studien über den Wertzerfall und die Kulturkrise einer christlichen Redaktion zur Verfügung gestellt hat. Moll ist ironisch geworden, bezieht die höchsten Honorare, eilt von Kongress zu Kongress. Moll, über den man sich lustig macht und der sich über sich selbst lustig macht. Moll, der jetzt bei Roundtable-Gesprächen vom einstigen Vermögen zehrt und die Welt keines neuen Einfalls für wert erachtet. Moll, der abends zum französischen Botschafter muss und nächsten Tag früh den Beirat bei einer Konferenz abgibt. Moll, noch immer der Jüngsten einer, aalglatt, meinungslos, Meinungen vertretend, Moll auf der Butterseite, Moll mit Verachtung für unsichere Existenzen, selbst der unsichersten eine. Moll rät ihm, steig bei uns ein, die Gaunersprache zur Perfektion gebracht. Moll überlegen, Moll mit Sinn für alles und alle Leute, die er vor Jahren verachtet hat. Molls Händedruck, sparsam, aber fest. Allora, bye bye, mach's gut, alsdann. Überleg es dir, schreib, wenn du was brauchst. Er verabschiedet sich von Moll, den sparsamen Händedruck sparsam erwidernd, und geht in sein altes kleines Kaffeehaus. Der Ober stutzt, erkennt ihn, das liebenswürdig traurige Männlein, und Gottlob, diesmal muss er nicht reden, nicht Hände schütteln, sich anstrengen. Die Phrase bleibt ihm erspart, ein Lächeln genügt. Sie lächeln einander töricht zu. Zwei Männer, die vieles an sich haben vorbeigehen sehen. Jahre, Menschen, Glücke, Unglücke. Und alles, was der alte Mann ausdrücken will, Freude, Erinnerung, zeigt er ihm damit, dass er ihm genau die Zeitungen hinlegt, die er hier einst verlangt und gelesen hat. Er muss nach dem Stapel von Zeitungen greifen, das ist er dem Alten schuldig. Er ist es ihm gerne schuldig. Endlich ist er hier etwas freudig und ohne Widerstand schuldig. Absichtslos beginnt er zu lesen. Die Schlagzeilen, Lokales, Kulturelles, vermischt es den Sportbericht. Das Datum spielt keine Rolle, er hätte die Zeitung auch mit einer von vor 5 Jahren vertauschen können. Er liest nur den Tonfall, die unverkennbare Schrift, die Anordnung, das Satzbild. Er weiß wie nirgends, was links oben und rechts unten abgehandelt wird, was man hier in den Zeitungen für gut und was für schlecht hält. Hier und da hat sich kühn eine neue Vokabel eingeschlichen, die vor 5 Jahren noch nicht im Schwange war. Plötzlich steht ein Mann vor ihm, seines Alters, der ihn begrüßt. Er müsste ihn kennen, aber es will ihm nicht einfallen, wer das ist. Doch es ist natürlich Moll, der da steht. Und er muss Moll hastig und erfreut bitten, Platz zu nehmen an seinem Tisch. Moll, den schüchternen Bildungshungrigen, der einmal ergründen wollte, was der neue Stil sei und der ihn nun gefunden hat. Moll, der also heute weiß, wie man wohnen, malen, schreiben, denken und komponieren muss. Endgültig, entschieden. Der einst tastende, suchende Moll, gespeist von den Erkenntnissen einer ihm vorangegangenen Generation, hat verdaut und käut das Verschlungene wieder. Wohnen? Ultrawandig. Malen? Präventiv, gläsern, nichtend. Schreiben? 12-stabig, formig, mit Schwergewicht auf dem Konsonanten. Molls System, Molls Unfehlbarkeit, Moll als Kunstrichter, Moll der Unerbittliche, odi vulgum profanum. Moll, der die deutsche Sprache verloren hat und dafür mit 2000 Pfauenfedern aus anderen Sprachen paradiert. Moll, der Romane nicht mehr lesen kann. Moll, für den das Gedicht keine Zukunft hat. Moll, der für die Kastration der Musik eintritt und der die Malerei der Leinwand entfremden will. Moll, schäumend, unbarmherzig, missverstanden, verweisend auf die Größe von Guglielmus Apuliensis, circa 1100. Moll, wegweisend. Moll, der entrüstet schweigt, wenn von einem Gegenstand die Rede ist, der dem anderen bekannt ist. Moll darbt als Hilfsbeamter, als Sammler obskurer Texte, als Übergangener. Moll eifersüchtig darauf bedacht, dass man ihn verkennt und übergeht. Rächt sich durch ätzende Bitterkeit, strafende Blicke an jeder schönen Frau, an einem Sonntag, an einer Frucht, an einer Gunst. Moll, der Märtyrer. Moll verachtet natürlich ihn, Molls alten Freund, weil er jetzt auf die Uhr sieht und merkt, dass es Zeit ist zu gehen. Moll, der nach der inneren Uhr lebt, die seinen strenger Geist aufzieht, seine Gerechtsamkeit ticken lässt. So vergeht ein Tag mit Zusammenstößen. Und er erleidet sie in einer Welt, in der für ihn alle Menschen zu Geistern geworden sind. Er ist schlecht gegen Geister gewappnet. Das zeigt auch der folgende Tag. Er trifft Moll wieder, da die Welt eines jeden voll von den Molls ist. Aber an diesen Moll erinnert er sich kaum. Es ist der Weißt du noch Moll. Es nützt ihm nichts, keine Ahnung zu haben, denn Moll erinnert sich umso besser an alles. Moll erinnert ihn daran, wie er, Molls Mitschüler, zum ersten Mal betrunken war und nur mehr lallen konnte, wie er sich übergeben musste und Moll hat ihn damals nach Hause gebracht. Moll weiß noch den Tag, an dem er, Molls Freund, eine Riesendummheit gemacht hat. Moll, der die Negative seines Lebens in der Hand hat, seine Pleiten, seine Gewöhnlichkeiten getreu aufbewahrt hat. Moll, der Kumpan. Moll, der mit ihm 18-jährig beim Militär war. Moll, der in der Erinnerung wieder bei der Wehrmacht ist. Moll, der eine Sprache führt, die ihm Übelkeit verursacht, weil sie ihn glauben machen soll, er habe einmal die gleiche Sprache geführt. Moll, der ihn herausgehauen hat. Moll, der Stärkere, ihn den Schwächeren. Moll, der die Dinge beim Namen nennt. Was ist denn aus der blonden Puppe geworden? Heiraten, das fehlte noch. Moll, der schmiert, der sich auskennt, der sich kein X für ein U vormachen lässt, der die Weiber nimmt, wie sie genommen werden wollen und die Chefs, die ihn können, der die Brüder kennt und die Weiber kennt. Moll, für den alles Politik ist und dem die Politik gestohlen werden kann. Moll, die Laus im Pelz. Moll, dem zufolge der Krieg noch nicht verloren ist, der nächste jedenfalls, für den die Italiener ein Diebsgesindel sind, die Franzosen minderwertig, die Russen Untermenschen. Und der weiß, wie die Engländer im Grunde sind und wie im Grunde die Welt ist. Ein Geschäft, ein Handel, ein Witz, eine Schweinerei. Moll, aber ich habe dich doch früher gekannt, mach mir nichts vor, mir kannst du doch nichts vormachen. Wie vermeidet man Moll? Welchen Sinn hat es, dieser Hydra Moll ein Haupt abzuschlagen, wenn ihr anstelle eines jeden wieder 10 neue nachwachsen? Wenn er sich auch nicht daran erinnert, Moll je ein Recht auf eine einzige dieser Erinnerungen eingeräumt zu haben, so weiß er doch, wie es in Zukunft sein wird. Moll wird an allen Ecken und Enden auftauchen. Immer wieder. Abstand oder ich morde. Haltet Abstand von mir. Am Ende einer dieser Nächte, in denen die Wiederbegegnungen über ihn und die anderen richteten, stand er mit 3 Gestalten und einer jungen Frau, die er früher eine Zeit lang ohne Erfolg umworben hatte, vor einer Würstelbude. Er hatte zuvor mit Helene in einer Bar getanzt, seinen Mund auf ihrer Schulter bewegt. Er hatte sich nicht entschließen können, sie auf den Mund zu küssen, obwohl er sicher war, dass er es diesmal tun konnte. Trotzdem ging er mit ihr, nachdem sie sich von den anderen verabschiedet hatten, in ihre Wohnung und trank bei ihr Kaffee. Sie hatte eine Art, vage zu sprechen, die er sofort wieder annahm. Wahrscheinlich hatte er damals so mit ihr geredet, Zwischentöne gebraucht, Halbheiten geübt, Zweideutigkeiten. Und nun konnte nichts mehr klar und gerade werden zwischen ihnen. Es war spät, das Zimmer war verraucht, ihr Parfum verflogen. Ehe er ging, nahm er sie zögernd und ausgehöhlt von Müdigkeit in den Arm. Er war sehr höflich. Er wandte sich auf dem Treppenabsatz um, winkte zurück, als fiel es ihm schwer zu gehen. Es war seine letzte Heuchelei. Und er sah dabei in ihr Gesicht, das ihn hart und welk werdend verscheuchte. Draußen war der Tag angebrochen oder was sich für Tag ausgab, frühe Nebel. Er erreichte das Hotel übernächtig und schlafscheu und bettete sich wie ein Kranker, schluckte 2 Tabletten und gab sich endlich auf. Er erwachte erst, als es schon wieder Abend war, warm und mit einem flauen Geschmack im Mund, der vom zu langen Schlaf herrührte und in dem ihm alle Begegnungen in der Stadt zergingen. Er packte seine Koffer, warf Hemden, Bürsten, Schuhe durcheinander hinein, als eilte es ihm sehr und als käme es auf keine Ordnung mehr an. Auf dem Bahnhof erst suchte er nach einem Zug mit dem Zeigefinger auf der Abfahrtliste. Er geriet in den ungünstigsten Zug, einen Eilzug, der an jeder Station hielt, und musste dann die halbe Nacht auf einem Provinzbahnhof, dessen Wartesaal geschlossen war, auf- und abgehen in der Winternacht, mit den Füßen auf den Boden trampeln und in die Hände klatschen. Er hätte sich gerne auf einen Gepäckwagen gesetzt und wäre eingeschlafen für immer. Aber ihm war nicht kalt genug. Er war nicht müde genug. Seine Verlassenheit reichte für ein solches Ende nicht aus. Auf der Weiterreise hörte er sich Geschichten eines Mitreisenden an, der ihm darlegte, wie viel Prozent aller Irren sich für Napoleon, wie viel für den letzten Kaiser, für Lindbergh, Hitler oder Gandhi hielten. Es erwachte Interesse in ihm und er fragte, ob man sich denn ohne Schaden für sich selber halten könne. Und ob das nicht auch Irrsinn wäre. Der Mann, ein Psychiater vermutlich, klopfte seine Pfeife aus, wechselte das Thema und erzählte von anderen Prozentsätzen und Therapien gegen diese und jene Prozente. Er stocherte mit dem Pfeifenputzer in seiner Nase und sagte, Sie zum Beispiel, Sie leiden an, Sie machen sich zu viel daraus. Daran leiden wir natürlich alle. Es ist nichts Besonderes. Der nächste Zug trug ihn durch eine schauervolle Nacht. Die Räder sprangen in größeren Stationen auf andere Schienen und rollten voller Bitterung, während er, eingeklemmt mit 10 Personen in einem Abteil nach Luft rang, zur Seite sah, wenn die ältliche Frau neben ihm ihr Kind stillte, wenn ihr Mann sein bleichsüchtiges Gegenüber ausspuckte nach jedem Hustenanfall, und er wurde darüber fast verrückt, dass ein anderer Mann an der Tür schnarchte. Die Füße und Beine aller kamen durcheinander, jeder kämpfte um 5 Zentimeter Platz und versuchte, die anderen zu verdrängen. Plötzlich entdeckte er sich dabei, wie er auch mit seinem Ellbogen sich ausbreitete und die Frau mit dem Kind zurückzudrängen. Er war wieder mitten unter leibhaftigen Menschen, kämpfte zäh um seine Stellung, um seinen Platz, um sein Leben. Einmal schlief er kurz ein. Im Traum stürzte auf ihn die Stadt herab, mit der Karlskirche voran, mit ihren Palais und Parks und ganzen Straßenzügen. Der Traum hatte wahrscheinlich nur eine Sekunde gedauert, denn er erwachte tödlich erschreckt von einem Schlag auf den Kopf. Er wusste sofort, ohne nachdenken zu müssen, dass der Zug mit einem anderen zusammengestoßen war. Ein Koffer war aus dem Netz gesprungen und hatte ihn getroffen. Er wusste auch sofort, dass der Zusammenstoß unerheblich war, denn es war nicht die Zeit, in der ihm etwas geschehen konnte. Keine frühe Vollendung, kein früher Abgang, keine Tragik. Nach ein paar Stunden konnte weitergefahren werden. Jeder war erleichtert wie nach einer leichten Herzattacke. Niemand war verletzt, der Schaden gering. Er versuchte, sich an den Traum von der Stadt zu erinnern, den der Zusammenprall der Züge in ihm ausgelöst hatte oder der dem Ruck vorangegangen war. Und es war ihm, als müsste er die Stadt nun nie wiedersehen. Aber erinnern würde er sich von nun an für immer, wie sie war und wie er in ihr gelebt hatte. Stadt ohne Gewehr. Lasst mich nicht von irgendeiner Stadt reden, sondern von der einzigen, in der meine Ängste und Hoffnungen aus so vielen Jahren ins Netz gingen. Wie eine große, schlampige Fischerin sehe ich sie noch immer an dem großen, gleichmütigen Strom sitzen und ihre silbrige und verweste Beute einziehen. Silbrig die Angst, verwest die Hoffnung. Beim Schwarzwasser der Donau und dem Kastanienhimmel über den schimmelgrünen Kuppeln, lasst mich etwas von ihrem Geist hervorkehren aus dem Staub und ihrem Ungeist dem Staub überantworten. Dann mag der Wind kommen und ein Herz hinwegfegen, das hier stolz und beleidigt war. Strandgutstadt, denn Länder wurden an sie geschwemmt und Güter aus anderen Ländern. Die Kreuzstichdecken der Slowaken und die pechigen Schnurrbärte der Montenegriner, die Eierkörbe der Bulgaren und ein aufsässiger Akzent aus Ungarn. Türkenmondstadt, Barrikadenstadt, so viel zerbröckelter Stein, so viele hohle Wände sind da, dass man es flüstern hört von lang her, von weit her. O, alle die Nächte, die aufkamen in Wien, so viel bittere Nächte, und alle die Tage, die es dir hinwarf, mit dem Gesumm aus Schulhäusern und Irrenanstalten, Altersheimen und Krankenzimmern, wenig gelüftet und selten geweißt, alle die Tage, von ganz schüchternen Kastanienblüten umschwärmt. Oh, alle die Fenster, die nie aufgingen, alle die Tore, als ging's durch kein Tor hinaus, als gäb es den Himmel nicht. Endstadt, als gäb es kein Gleis hinaus. Hofrätliches und Abgetretenes in Kanzleien, nie ein hartes Wort in den Vorzimmern, immer ein kränkendes. Hinhalten, nicht abweisen. Es ist die Frage, ob man lieben muss, was man nicht lieben mag. Aber die Stadt ist schön, und ein umständlicher Dichter stieg auf den Turm von St. Stephan und huldigte ihr. Alles ist eine Frage des Nachgebens, des Beipflichtens. Aber einige tranken den Schierlingsbecher unbedingt. Die üble Nachrede ist mit dem weichen Herz im Vertrag. Aber einige hatten ein Herz mit einem wilden, flachsigen Muskel und eine Rede, die in Rom gegolten hätte. Sie waren feindselig, verhasst und einsam. Sie dachten genau, hielten sich rein und ließen die Quallen unter sich. Einige hatten Worte zur Verfügung, die sie wie Leuchtkäfer in die anbrechende Nacht schickten und über die Grenzen. Und einer hatte eine Stirn, die blau und tragisch erglühte zwischen den Gezeiten aus Sprachlosigkeit. Scheiterhaufenstadt, in der die herrlichsten Musiken ins Feuer geworfen wurden, in der bespien und geschmäht wurde, was von den aufrechten Ketzern kam, den ungeduldigen Selbstmördern, den gründlichen Entdeckern und alles, was von dem geradesten Geist war. Schweigestadt, stumme Inquisitorin mit dem unverbindlichen Lächeln. Aber das Schluchzen aus lockerem Pflastersteinen, wenn einer darüber torkelt, jung, geschunden vom Schweigen, ermordet vom Lächeln. Wohin mit dem aufkommenden Schrei aus einer Tragödie? Komödiantenstadt, Stadt der frivolen Engel und einer Handvoll versatzamtreifer Dämonen. Schüchterne Stadt im Zwiegespräch, schüchterner Keim in einem Gespräch von morgen. Stadt der Witzmacher, der Speichelecker, der Spießgesellen. Für eine Pointe wird eine Wahrheit geopfert und gut gesagt ist halb gelogen. Peststadt mit dem Todesgeruch. Beim Schwarzwasser der Donau und dem schmutzigen Öl in der Weite. Lasst mich an den Glanz eines Tages denken, den ich auch gesehen habe, grün und weiß und nüchtern, nach gefallenem Regen, als die Stadt gewaschen war und gereinigt, als sternförmig die Straßen von ihrem Kern, ihrem starken Herz ausliefen, gereinigt, als die Kinder in allen Stockwerken eine neue Etüde zu üben anfingen, als die Straßenbahnen vom Zentralfriedhof wiederkamen, mit allen Kränzen und Asternsträußen vom vergangenen Jahr, weil Auferstehung war, vom Tod, vom Vergessen. Über das Ende der Reise schwieg er. Er hatte sie nicht beenden, sondern verschwinden wollen am Ende, spurlos, unauffindbar. Er hatte endlich die Mittel gefunden, sich im Geheimen einen Auftrag geben zu lassen, der ihn nach Indonesien geführt hätte. In Indonesien brach der Krieg aus, als er die Flugkarten lösen wollte. Der Auftrag wurde hinfällig. Um einen anderen, um in ein anderes, fernes Land zu kommen, mochte er sich nicht mehr bemühen. Er nahm es als ein Zeichen, dass er nicht gehen sollte. Er blieb in Rom. Gedacht hatte er sich so: weggehen mit ihr, deren Namen er nie auszusprechen wagte, fliehen mit ihr, nie mehr zurückkommen nach Europa. Einfach leben mit ihr, wo Sonne war, Früchte waren, mit ihrem Körper leben, in keinem anderen Zusammenhang mehr und fern von allem, was bisher gewesen war, in ihrem Haar leben, in ihrem Mundwinkel, in ihrem Schoß. Er hatte immer das Absolute geliebt und den Aufbruch dahin. Und sie war nun der erste Mensch, der ihm in Bezug auf einen anderen Menschen den Wunsch eingab, aufzubrechen und ihn mitzunehmen dahin. In allen Augenblicken, wo dieses Äußerste ihm vorschwebte, wo es zum Greifen nah war, ist er ein Raub des Fiebers geworden, hat die Sprache verloren, sich verzehrt danach, die Sprache dafür zu finden. Er hat sich verzehrt danach, einen Schritt dahin tun zu können, wo dies Äußerste für ihn war, und wollte aufbrechen dahin, ohne Rücksicht. Aber immer ist dann einer auf ihn zugetreten, hat ihm einen Brief überbracht, der ihn an eine früher eingegangene Verpflichtung mahnte, an einen Erkrankten, einen Angehörigen, einen Durchreisenden oder an einen Termin für eine Arbeit. Oder es hat sich einer in dem Moment, als er alle Fesseln abwerfen wollte, an ihn gehängt, wie ein Ertrinkender. Lass mich in Frieden, lass mich doch in Ruhe, hat er dann gesagt und ist ans Fenster getreten, als gäbe es draußen etwas Besonderes zu sehen. Aber wir müssen noch heute Klarheit haben. Wer hat damals angefangen? Wer hat zuerst gesagt? Ich weiß nicht, was ich alles gesagt habe. Lass mich endlich in Ruhe. Und warum bist du so spät nach Hause gekommen? Warum bist du so leise zur Tür herein? Hast du nicht etwas verbergen wollen oder gar dich? Ich habe nichts verbergen wollen. Lass mich. Siehst du nicht, dass ich draufgehe, dass ich weine? Gut, du weinst, du gehst drauf. Warum eigentlich? Du bist fürchterlich und du weißt nicht, was du redest. Nein, das weiß er nicht. Er hat so oft um Frieden gebeten, aber sehr oft ohne zu wissen, warum. Nur um sich endlich hinlegen zu können, um endlich das Licht löschen zu können, die Augen im Dunkeln in jene Ferne richten zu können, von der man ihn abbrachte. Lasst mich in Frieden. So lasst mich doch einmal in Frieden. Er will wenigstens darüber nachdenken dürfen, warum er es aufgegeben hat, zu verschwinden, sich unsichtbar zu machen. Er wird sich nicht klar darüber, aber es wird sich zeigen. Wie alle Geschöpfe kommt er zu keinem Ergebnis. Er möchte nicht leben wie irgendeiner und nicht wie ein Besonderer. Er möchte mit der Zeit gehen und gegen sie stehen. Es lockt ihn, eine alte Bequemlichkeit zu loben, eine alte Schönheit, ein Pergament, eine Säule zu verteidigen. Aber es lockt ihn auch, die heutigen Dinge gegen die alten auszuspielen. Ein Reaktor, eine Turbine, ein künstliches Material. Er möchte die Fronten und möchte sie nicht. Er neigt dazu, Schwäche, Irrung und Dummheit zu verstehen und er möchte sie bekämpfen, anprangern. Er duldet und duldet nicht, hasst und hasst nicht, kann nicht dulden und kann nicht hassen. Auch das ist ein Grund zu verschwinden. Darüber ist es Frühling geworden. Eine Sonnenlache schwimmt in seinem Zimmer. Auf dem kleinen Platz vor dem Haus jubeln die Kinder, die Autohupen, die Vögel. Er muss sich zwingen, an dem Brief weiterzuschreiben, sehr geehrte Herren. Er schreibt den Herren nicht, was die Wahrheit ist, dass er aus Gleichgültigkeit, Erschöpfung und weil er nichts mehr Besseres weiß, zu Kreuz kriechen will. Ach, was heißt schon zu Kreuz kriechen, nur keine großen Worte mehr. Auf ihr freundliches Angebot zurückkommend, ist es etwa nicht ein freundliches Angebot? Es wird angemessen sein und es gibt wirklich keinen Grund, sich zu gut dafür vorzukommen. Am 1. des Monats, wie Sie es wünschen, werde ich Ihnen zur Verfügung stehen. Ich hoffe, er hofft gar nichts. Er überlegt gar nichts. Mit dem künftigen Ort und der künftigen Arbeit sich zu befassen, wird noch genug Zeit sein. Er ist mit allen Bedingungen einverstanden und stellt selber keine. Er klebt den Brief rasch und ohne Zögern zu und gibt ihn auf. Er packt seine 7 Sachen, die paar Bücher, Aschenbecher, das bisschen Geschirr, lässt den Hausverwalter kommen, spricht mit ihm das Inventar durch und verlässt die Wohnung, in der er nicht mehr heimisch geworden ist. Er hat aber noch Zeit bis zu diesem 1. des Monats und macht darum eine umständliche Anreise, langsam und genießerisch, durch die italienischen Provinzen. In Genua kommt ihn die Lust an, wieder einmal zu wandern, wie in seiner Jugend, wie nach der Zeit der Gefangenschaft, als er den Weg aus dem Krieg zurück, in den er mit einem Schnellzug gefahren war, zu Fuß gesucht hatte. Er schickt seine Koffer voraus und geht übers Land, zwischen den erwachenden Reisfeldern gegen Norden. Und weil er todmüde ist am 2. Abend von der ungewohnten Anstrengung, tut er, was er auch schon lange nicht mehr getan hat. Er stellt sich an den Straßenrand der Autostraße nach Mailand und versucht, einen Wagen anzuhalten. Es dunkelt, aber niemand will ihn mitnehmen, bis er schon ohne Hoffnung noch einmal einem Wagen von Weitem winkt. Und dieser Wagen hält an, leise, fast lautlos. Er bringt dem Mann am Steuer, der allein ist, verlegen seinen Wunsch vor, fühlt sich schmutzig wie ein Stromer und steigt deswegen eingeschüchtert ein. Er sitzt lange schweigsam und sieht manchmal den Mann verstohlen von der Seite an. Er musste sein Alter haben, das Gesicht gefällt ihm, die Hände gefallen ihm, die locker auf dem Lenkrad liegen. Sein Blick geht weiter und bleibt auf dem Tachometer liegen, wo die Nadel rasch aufrückt, von 100 auf 120 und dann auf 140. Er wagt nicht zu sagen, dass er lieber langsamer fahren möchte, dass er plötzlich Furcht hat vor jeder Geschwindigkeit. Er hat es nicht eilig, in ein geordnetes Leben zu kommen. Der junge Mann sagt plötzlich, ich nehme sonst nie jemand mit. Und dann, als wollte er sich entschuldigen für sein Fahren, ich muss noch vor Mitternacht im Zentrum sein. Er sieht wieder den Mann an, der unverwandt nach vorn blickt, wo die Scheinwerfer das schwarze Knäuel aus Wald, Masten, Mauern und Büschen entwirren. Er fühlt sich jetzt ruhiger und seltsam wohl, aber sprechen möchte er gerne und die hellen Augen des Mannes wieder auf sich gerichtet fühlen, die ihn nur kurz gestreift haben. Ja, hell mussten sie sein. Er wollte es so. Und er wollte sprechen und den Mann zum Beispiel fragen, ob dieses Jahr auch für ihn so schwer sei und was zu tun sei, was man zu halten habe von allem. In sich begann er dieses Gespräch mit dem Mann zu führen, während sie auf den niedrigen Vordersitzen wie zwei Schüler zusammengetan für eine Lektion durch die Nacht getragen wurden. Eine große Nacht, in der alle Gegenstände groß und fremd erschienen. Vor ihnen tauchte ein Lastwagen auf. Sie näherten sich ihm schnell, bogen aus, aber als sie auf gleicher Höhe mit ihm waren, bog auch der Lastwagen aus, um ihn einen Seitenweg abzuschwenken. Sie flogen wenige Meter vor und gegen eine Mauer. Als er wieder zu sich kam, merkte er, dass er aufgehoben wurde. Er verlor sofort wieder das Bewusstsein, spürte manchmal leichte Erschütterungen, ahnte für Augenblicke, was mit ihm geschah. Er musste in einem Krankenhaus sein, auf einem fahrbaren Bett. Man gab ihm eine Spritze, redete über ihn hinweg. In seinem Kopf lichtete es sich erst, als er im Operationssaal war. Vorbereitungen waren im Gang. Zwei Ärzte in Masken machten sich an einem Tisch zu schaffen. Eine Ärztin näherte sich ihm, griff nach seinem Arm, rieb auf ihm herum. Es kitzelte ein wenig und angenehm. Plötzlich fiel ihm ein, dass es ja ernst war. Und er dachte ganz still, er würde nicht mehr aufwachen, wenn sie ihn in diesen Schlaf versenkten. Er wollte etwas sagen, suchte mit der Zunge nach seiner Stimme. Und war glücklich, als er die paar Worte geläufig hervorbrachte. Er bat um ein Blatt Papier und einen Bleistift. Eine Schwester brachte ihm beides und er hielt nun, während die Narkose ganz langsam zu wirken anfing, den Bleistift, setzte ihn an auf dem Papier, das die Schwester ihm auf einer Unterlage hinhielt. Er strichelte vorsichtig: Liebe Eltern. Dann durchkreuzte er die zwei Worte rasch und schrieb: Liebste. Er hielt inne und dachte angestrengt nach. Er gab, indem er es zerknüllte, das Papier der Schwester zurück und schüttelte den Kopf, um ihr zu bedeuten, dass es keinen Sinn hatte. Wenn er nicht mehr erwachen sollte, konnten auch solche Briefe keinen Sinn mehr haben. Er lag mit schweren Lidern da und wartete, wunderbar erschlafft, die Bewusstlosigkeit ab. Dieses Jahr hat ihm die Knochen zerbrochen. Er liegt mit ein paar kunstvollen, blau-rot unterlaufenden Narben in der Klinik und zählt die Tage nicht, bis ihm der Gipspanzer abgenommen werden soll, unter dem er zu heilen verspricht. Der Unbekannte, das hat er nun erfahren, war auf der Stelle tot gewesen. Er denkt manchmal an ihn und starrt an die Zimmerdecke. Er denkt an ihn wie an einen, der an seiner Stadt gestorben ist. Und er sieht ihn vor sich mit dieser hellen Spannung im Gesicht, den jungen, festen Händen am Steuer. Und auf die Mitte des Dunkels in der Welt zu rasen und dort in Flammen aufgehen. Es ist Mai geworden, die Blumen in seinem Zimmer werden täglich durch frische und farbigere ersetzt, die Rollläden sind mittags für Stunden heruntergelassen und der Duft in dem Zimmer wird bewahrt. Könnte er jetzt sein Gesicht sehen, so wäre es das eines jungen Menschen. Und er würde auch nicht daran zweifeln, dass er jung ist. Denn uralt hat er sich nur gefühlt, als er sehr viel jünger gewesen war, seinen Kopf hängen ließ und die Schultern einzog, weil ihn seine Gedanken und sein Körper zu sehr beunruhigten. Als er sehr jung gewesen war, hatte er sich einen frühen Tod gewünscht, hatte nicht einmal 30 Jahre alt werden wollen. Aber jetzt wünschte er sich das Leben. Damals hatten in seinem Kopf nur die Interpunktionszeichen für die Welt geschaukelt. Aber jetzt kamen ihm die ersten Sätze zu, in denen die Welt auftrat. Damals hatte er gemeint, alles schon zu Ende denken zu können und hatte kaum gemerkt, dass er ja erst die ersten Schritte in eine Wirklichkeit tat, die sich nicht gleich zu Ende denken ließ und die ihm noch vieles vorenthielt. Lange hatte er auch nicht gewusst, was er glauben sollte und ob es nicht überhaupt schmählich war, etwas zu glauben. Jetzt begann er sich selbst zu glauben, wenn er etwas tat oder sich äußerte. Er fasste Vertrauen zu sich. Den Dingen, die er sich nicht beweisen musste, den Poren auf seiner Haut, den Salzgeschmack des Meeres, der fruchtigen Luft und einfach allem, was nicht allgemein war, vertraute er auch. Als er kurz vor seiner Entlassung aus der Klinik zum ersten Mal in einen Spiegel sah, weil er sich die Haare selber kämmen wollte und sich wohlbekannt und zugleich ein wenig durchsichtiger vor dem Kissenberg im Rücken aufgerichtet erblickte, entdeckte er inmitten der verklebten braunen Haare ein glänzendes, weißes Etwas. Er befühlte es, rückte mit dem Spiegel näher, ein weißes Haar. Sein Herz schlug im Hals. Er blickte das Haar töricht und unverwandt an. Am Tag darauf nahm er wieder den Spiegel vor, fürchtete mehr weiße Haare zu finden, aber da lag wieder nur das eine. Und dabei blieb es. Endlich sagte er sich: Ich lebe ja, und mein Wunsch ist es, noch lange zu leben. Das weiße Haar, dieser helle Beweis eines Schmerzes und eines ersten Alters, wie hat es mich nur so erschrecken können? Es soll stehen bleiben. Und wenn es nach ein paar Tagen ausgefallen ist und so rasch kein anderes mehr erscheint, werde ich doch einen Vorgeschmack behalten und nie mehr Furcht empfinden vor dem Prozess, der mir leibhaftig gemacht wird. Ich lebe ja. Er wird bald geheilt sein. Er wird bald 30 Jahre alt sein. Der Tag wird kommen. Aber niemand wird an einen Gong schlagen und ihn künden. Nein, der Tag wird nicht kommen. Er war schon da. Enthalten in allen Tagen dieses Jahres, das er mit Mühe und Not bestanden hat. Er ist lebhaft mit dem Kommenden befasst, denkt an Arbeit und wünscht sich, durch das Tor unten bald hinausgehen zu können. Weg von den Verunglückten, den Hinfälligen und Moribunden. Ich sage dir, steh auf und geh. Es ist dir kein Knochen gebrochen. Das 30. Jahr. Eine Monologerzählung von Ingeborg Bachmann. Mit Gerd Westphal und Oswald Döpke. Regie Oswald Döpke. Produktion Radio Bremen und Süddeutscher Rundfunk 1961.